Vorhang auf. Die erste. Sollte es vielleicht nicht sein. Dann aber die zweite. Applaus. Es wird wärmer. In Akt Nummer 3. Du hast die Rede übernommen. Und schau diesen vortrefflichen Charakter, der voll der Liebe ist. Punkt.